Wenn ich sage zum falschen Schwerpunkt, dann meine ich das wie folgt. Niemals würde ich behaupten, es ist nicht wichtig, in Sprachen zu reden. Niemals. Wenn ich das behaupten würde, würde ich gegen die Lehre des Korintherbriefs verstoßen. Wie könnte ich das jemals sagen? Es ist eine wunderbare Art und Weise, wie wir dem Heiligen Geist erlauben können, sich durch uns auszudrücken. Aber wenn ich sage, dass wir es falsch gewichtet haben, dann meine ich es so. Wir haben es mit der Taufe des Heiligen Geistes verknüpft, statt mit dem Heiligen Geist in uns. Schau. Ja, rede in Sprachen. Paulus sagt Folgendes. Ich bin froh, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. So Paul encouraged Christians to constantly speak in tongues. Deshalb ermutigt Paulus die Christen, ständig in Sprachen zu reden. We should do this. Das sollten wir auch tun. We should constantly have a normal Christian lifestyle of speaking in tongues. Wir sollten ein normales christliches Leben haben, in dem wir ständig in Sprachen reden. We have to bring people to the experience of power in the Holy Spirit. Aber wir müssen die Menschen dazu bringen, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Denn das ist der Wunsch Gottes, damit wir diese verlorene Welt erreichen können. Remember, denk daran. Inside of you has a different purpose than immersed, that you were immersed in him. In dir hat einen anderen Zweck, als wenn du in ihn eingetaucht bist. Both are very important, both are very necessary. Beides ist sehr wichtig, beides ist sehr notwendig. Once you understand that there are two different purposes for it, sobald du verstanden hast, dass es sich um zwei verschiedene Funktionen handelt, you will desire and walk and live in both of these experiences. Dann wirst du dich nach beiden Erfahrungen sehnen und in ihnen wandeln und leben wollen. Most Christians don't truly fully practically by the way they live believe in neither of those. Aber die Wahrheit ist, die meisten Christen glauben in der Praxis und durch ihre Lebensweise an keines von beidem. Why do I say that? Warum sage ich das? Because when we need guidance, we call some prophet, call some great Bible teacher, call some man of God, instead of calling the Spirit of God inside us. Weil wir, wenn wir Führung brauchen, einen Propheten anrufen, einen großen Bibellehrer. Wir rufen einen Mann Gottes an, anstatt den Geist Gottes in uns anzurufen. People, when they come to me and said, I need help and direction, I said, who do you think I go to for direction? Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich brauche Hilfe und Führung, antworte ich, was glaubst du, an wem ich mich wende, wenn ich Führung bekommen muss? What do you think what I do? Was glaubst du, was ich mache? You know where, do you know what I do? Weißt du, was ich tue? It depends where I am. Es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich nach links, dort steht mein Stuhl. One day we'll show you my chair. Eines Tages werde ich dir meinen Stuhl zeigen. In my comfortable chair. I put my feet up. Ich setze mich also in meinen bequemen Stuhl, lege meine Füße hoch. I connect with the Holy Spirit inside of me. Ich verbinde mich mit dem Heiligen Geist in mir. If I don't know what to do, I let the teacher teach me. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, lasse ich mich vom Lehrer lehren. I don't understand the Bible verse, guess where I go to. Wenn ich einen Bibelvers nicht verstehe, rate mal, zu wem ich dann gehe. I go to my internal teacher. Ich gehe zu meinem inneren Lehrer. Inside of me lives this beautiful person of the Holy Spirit that leads me, guides me, teaches me, instructs me. In mir lebt diese wunderbare Person des Heiligen Geistes, die mich führt, leitet, lehrt und anleitet. He warns me. Er warnt mich. He says, hey, don't go there. Er sagt, hey, geh da nicht hin. Careful, that's not a good decision. Vorsicht, das ist keine gute Entscheidung. So I need him inside of me. Ich brauche ihn in mir. When I share the gospel and I need to have a manifestation of the power of God, I leave the guy inside of me alone. Aber wenn ich das Evangelium weitergebe und die Kraft Gottes sich manifestieren soll, lasse ich den Heiligen Geist in mir in Ruhe. Does that sound crazy? Klingt das nicht verrückt? Because I understand the spirit inside of me has a different function than the spirit upon me. Denn ich verstehe, dass der Geist in mir eine andere Funktion hat als der Geist auf mir. That's when I said, Holy Spirit, I need your manifestation of power now. Thank you that I'm baptizing you. Let's go. Dann sage ich, Heiliger Geist, ich brauche jetzt die Manifestation deiner Kraft. Ich danke dir, dass ich in dir getauft bin. Auf geht's. My experience, it's not the truth. It's my experience. Ich teile dir nur meine Erfahrung mit. Es ist meine Erfahrung. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist meine Erfahrung. It is that the Holy Spirit inside of me, I feel him in a very gentle way. Meine Erfahrung mit dem Heiligen Geist in mir, ich fühle ihn auf eine sehr sanfte Weise. You know, he guides me in a very gentle way. You've got to learn to be really adapting to this. Er führt mich auf eine sehr sanfte Art und Weise. Man muss lernen, sich darauf einzustellen, ihn zu hören. But when it comes to the power of witness, I feel a boldness and aggression. Aber wenn es um die Kraft zu bezeugen geht, fühle ich eine Kühnheit und eine Angriffslust. You know, it's such a different, even different feeling for me. Das ist ein ganz anderes Gefühl für mich. So, for me, it's important that I have both. Für mich ist es wichtig, beides zu haben. Look what the apostles prayed when they were persecuted. Sieh mal, was die Apostel beteten, als sie verfolgt wurden. They prayed a prayer that was very, very short in Acts chapter 4. Sie beteten ein sehr, sehr kurzes Gebet in Apostelgeschichte 4. They prayed the prayer with my stopwatch several times. Ich habe das Gebet mehrmals mit meiner Stoppuhr gebetet. It's less than 1 minute. Es dauert weniger als eine Minute. And look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. The whole place was shaken. Der ganze Ort wurde erschüttert. Look at the prayer. Schau dir das Gebet an. I'm going to tell you one part of it. Ich sage dir nur einen Teil davon. They quote Psalms chapter 2. Denn sie zitierten den zweiten Psalm. Why do the nations war against God? God sits on his throne. Warum führen die Völker Krieg gegen Gott? Gott sitzt auf seinem Thron. Sie beteten Folgendes. God, give your servants boldness. Gott, gib deinen Dienern Kühnheit. Remember? Erinnerst du dich? Boldness is power to witness in trouble. Kühnheit ist die Kraft, in Bedrängnis Zeugnis abzulegen. What happened? Was passiert? They were forbidden to speak in the name of Jesus. Es wurde ihnen verboten, im Namen Jesu zu sprechen. Wenn die Regierung uns verbietet, uns zu versammeln, haben wir Angst. You know, I did not bow to that. Ich habe mich dem nicht gebeugt. I did not. Das tat ich nicht. And ask Daniel. Frag Daniel. He did not shut down EPS in 2020, nor in 2021, even it was against the law. Wir haben die EPS weder 2020 noch 2021 geschlossen, obwohl es gegen das Gesetz war. I said, I'm only going to jail for this. Ich sagte, selbst wenn ich dafür ins Gefängnis müsste. You don't want to come to the EPS, that's your choice. Wenn die Leute nicht zu der EPS kommen wollen, das ist ihre Entscheidung. Nobody got the money back, they all came. Da niemand das Geld zurückbekam, kamen sie alle. I don't think that's why they came, because they were really desperate. Ich glaube nicht, dass sie deshalb gekommen sind, denn sie waren wirklich voller Sehnsucht. Look, aber schau. They were just told that they are not allowed to share to talk about Jesus. Ihnen wurde gerade gesagt, dass sie nicht von Jesus erzählen dürfen. They needed power. Sie brauchten Kraft. So look what they prayed. Schau, was sie beteten. Give your servants boldness. Gib deinen Dienern Kühnheit. By stretching out your mighty hand, indem du deine mächtige Hand ausstreckst signs and wonders, und Zeichen und Wunder tust, in the powerful name of your servant Jesus Christ. In dem mächtigen Namen deines Dieners Jesus Christus. Said, that's my job. Und der Heilige Geist sagte, das ist mein Job. The whole place shook. Und der ganze Ort bebte. And they witnessed the power, authority and boldness. Und sie gaben Zeugnis mit Kraft, Autorität und Kühnheit. You know, I wish, ich wünschte, that in all of the places in the world, dass an allen Orten der Welt, that in the last years when the governments shut everything down and told Christians you're not allowed to meet, als die Regierung in den letzten Jahren alles dicht machte und den Christen sagte, ihr dürft euch nicht treffen, I wish that the Christians would have stood up and prayed that prayer. Ich hätte mir gewünscht, dass die Christen aufgestanden wären und dieses Gebet gebetet hätten. God, look at the threats of the government. Gott, schau dir die Drohungen der Regierungen an. Look at the threats of the people who told us we cannot be together. Schau dir die Drohungen der Menschen an, die uns sagen, dass wir uns nicht versammeln dürfen. Now give us boldness. Gib uns jetzt Mut. Stretching out your powerful hand. Indem du deine mächtige Hand ausstreckst. Wonders through Jesus Christ. Indem du Zeichen und Wunder durch Jesus Christus wirkst. Let's go. Packen wir es an. I tell you, the church would have shunned. Brightly. Ich sage euch, die Gemeinde hätte hell geleuchtet. Die Wahrheit ist, während der Pandemie war die Gemeinde ein sehr schlechtes Zeugnis. The lack of boldness, the lack of power to be witnesses in the last couple of years showed to me that something is wrong in regards to the baptism of the Holy Spirit. Der Mangel an Mut und Kraft während der letzten Jahre zeigt mir, dass etwas mit der Taufe im Heiligen Geist nicht stimmt.